Thank you. We'll be right back. Segment. Yeah.

Mehr Gebumse. Gebumse. We'll be right back. We'll be right back. Fresse. Ich hatte immer gedacht, dass wir irgendwann alles wieder gut machen können. I'm never forget you. destruction. Geh doch auch mal raus im LSD.